Berufsausbildungsprogramm der Organisation for Rehabilitation Through Training in Ortsschulen in Föhrenwald. 15 Lehrer unterweisen 265 Auszubildende. Krankenschwesterlehrgang, Schneider, Radiotechnik und Chauffeurkurse, Ausbildung zum Schlosser, Schuhmacher, Zimmerer, Elektriker, Friseur, Uhrmacher. Praktische Vorbereitung auf das Leben in Israel durch landwirtschaftliche Arbeit in zwei Kibbutzim, Brit Hachail und Herzliya. 90% der Lagerbewohner sind beschäftigt. Als Angestellte, Lehrer, Reinigungskräfte, Polizisten, Feuerwehrleute, Holzarbeiter, Fahrer, Automechaniker, Fotograf, in der Küche, in der Wäscherei, in der Verwaltung, im kulturellen Bereich, der Schüler und Mütter. Theatergruppe Banitbar, Theatergruppe Mapilim, Theatergruppe Bar Kochbar, Theatergruppe Negev. Ich kenne alle Lager, weil ich beim MIT, dem Münchner jüdischen Theater, Tourleiter war. Durch das Theater bin ich nach Föhrenwald, nach Landsberg, Feldafing, Bad Reichenhall, Eschwege, Salzheim bei Frankfurt, Heidenheim, der Brenz, Bamberg, Amberg, Sel, Hof und die ganzen IP-Lager gekommen. Da war ein Saal für 200 Leute war. Wir hatten vom Joint Autos, GMCs, für die Theatergruppe. Die Autos waren auch für die illegale Auswanderung. Wir fuhren bis nach Salzburg, bis nach Innsbruck. Die Zustimmung der Alliierten über die Grenze, und von da ist man schwarz über die italienische Grenze gegangen. Dann ist man in den Süden von Italien gegangen. Und kleine italienische Schiffe, die haben die Auswanderer dann nach Palästina gebracht. Damit war Wochenzeitung von den befreiten Jiden, ist unsere eigene Lagerzeitung. Für die ersten Ausgaben war nicht im ganzen Satzmaterial vorhanden, also die ganze Zeitung in hebräischen Buchstaben. Jiddisch wird ja in hebräischen Buchstaben geschrieben zu setzen. Deshalb wurde die erste und die letzte Seite in hebräisch gesetzt. Der Rest in lateinischen Buchstaben mit phonetischer Transkription, in Regeln des römischen Grammatik und Orthographie folgend. Den hebräischen Buchstaben erhielten wir aus Amerika. Wir waren durch die jüdische Telegrafenagentur und andere Nachrichtenorganisationen angeschlossen. Unsere Zeitung war sehr informativ. Wir berichteten über das gesamte Schicksal, aber auch, was sich in unseren und anderen IP-Lagern ereignete. In München wurden die ersten Ausgaben der jüdischen Zeitungen auf der ehemaligen Presse des Völkischen Beobachters gedruckt. Am 12. Oktober 1945 erschien dann die erste Ausgabe der überregionalen jüdischen Wochenzeitung Unser Weg in München. Eigene Lagerzeitung damit Bar. Bibliothek mit 755 Leseraum mit 40 Zeitungen aus Amerika, Palästina und Deutschland ab Tag und Nacht geöffnet. Streichorchester und Jugendchor. Lagerkino, täglich zwei Filmaufführungen. Jüdischer Sportler Maccabi. Folgende Sportarten werden ausgeübt. Fußball, Turnen, Boxen, Skifahren, Basketball, Leichtathletik, Tischtennis, Gymnastik. Sechs Synagogen. Krankenhaus mit 145 Betten, Apotheken, Zahnarzt, vier Krankenschwestern. Eigenes Lagergericht. Partei. Orthodoxe Partei. Zionistische Partei, Sozialistische Bund und Organisationen, Haganah, militärische Ausbildung, Bücher, illegale Einwanderung in Palästina. Hinzu kam es, dass die IP-Lager und Zentrale Schwarzhals waren. Ein Grund hierfür war, dass sie exterritoriale Einrichtungen, die nicht der Jurisdiktion der deutschen Strafverfolgung zu unterstanden standen. Außerdem mussten wir das Wir zwar überleben, die Nahrungsmittel erhielten, aber sonst nichts. Alle anderen Sachen, die man nicht nötigte, Kamm, Schuhen, musste man durch den Tausch erwerben. Aus dem Tausch entwickelte sich der Schwarze. Erst wollte ich Lager hinein. Ich hatte Angst, dass wir Juden etwas antun würden. Nach all dem Leid, all dem, was wir getan hatten. Wenn ich als Deutscher da reingehe, weiß man, was wir machen würden. Aber die Juden sagten, da bräuchte ich mir keine Sorge, es würde mir nichts passieren. Und wirklich, bis in der ganzen Zeit, die ich im Lager als Lager so gearbeitet habe, nie ein schlechtes Wort gefallen. Nicht mal einer anderen.